einen Tag, wie ich annehme, nach dem Urteilsspruch ist der 1. April, der Geburtstag des Fürsten Bismarck, des Gründers des Reiches, der seine Politik durchführen konnte, weil er sich stützen konnte auf ein wehrhaftes Volk und auf die Armee König Wilhelms. Setzen Sie sich nicht mit dem Urteil der Weltgeschichte in Widerspruch. Geben Sie die Männer, die vor Ihnen sitzen, dem Volke wieder. Denn die Aufgabe dieser Männer ist es, das Volk wehrhaft zu machen und zur Tat zu erziehen. Nicht mit Worten, sondern durch die Tat wird Weltgeschichte gemacht. Ich habe damals nur an politische Taten gedacht. Heute weiß ich aus dem Werke meiner Frau, die Volksseele und ihre Machtgestalter, eine Philosophie der Geschichte, dass Weltgeschichte viel mehr durch Religion und Weltanschauung gemacht wird und Worte Taten von Geschichte gestaltender Kraft werden können. Das setzt die politische Tat keineswegs herab. Sie muss weltanschauliches Wollen oft krönen und erhält dann ihre über die Zeit ragende Bedeutung. Der Eindruck meiner Worte war wieder ein sehr großer. Gegen mein Erwarten erfolgte nun doch die Urteilsverkündung am Geburtstage Bismarcks, dem 1. April. Sollte das die Antwort der römischen bayerischen Regierung in ihrem Hass gegen Preußen und deutschen und völkischen Lebenswillen gewesen sein? Das Urteil ist bekannt. Ich wurde freigesprochen und erhob Protest dagegen. Eine Reihe von Angeklagten erhielt Festungshaft. Da die Untersuchung aber auf die Festungshaft angerechnet war und die Bewährungsfrist erteilt wurde, so waren sie auch tatsächlich, wenn auch nicht juristisch, freigesprochen. Adolf Hitler, Dr. Weber, Oberst Kriebel und Polizeipräsident Pöhner erhielten 5-jährige Festungshaft, doch wurde ihnen nach 6-monatlicher Verbüßung der Haft Entlassung durch Auflegung einer gewissen Bewährungsfrist zugesprochen. Der Prozess hatte sein Ende erreicht. Die Erregung in den Straßen der Stadt war außerordentlich. Mein Auto konnte sich kaum durch die mir huldigenden Menschenmassen bewegen und kam stark ramponiert vor meinem Hause in der Heilmannstraße an. Eine Abordnung von Oberland und andere Deutsche hatten sich sozusagen als Ehrenwache aufgestellt. Abends wurde mir ein Fackelzug gebracht und das alles in den oberdeutschen Provinzen des Jesuitengenerals und im deutschen Rom. Darum freute es mich, es zeigte mir, wie gering doch schließlich priesterlicher Einfluss ist, wenn die Volksseele angerufen wird. Der Lebensabschnitt, der mich, ich möchte sagen, physisch zur Feldherrnhalle und darüber hinaus geführt hatte, war beendet, aber mein Lebensweg ging zunächst in den entstandenen Zusammenhängen weiter. Ich hatte weiter die Pflicht, den in Deutschen sich nach dem Blutbade vom 9.11.1923 und jetzt nach dem Prozess stark regenden völkischen Lebenswillen zusammenzufassen und so die völkische Bewegung zu fördern und der deutschen Volksschöpfung näher zu kommen. Dabei war es mein Streben, auch die Wünsche Adolf Hitlers, des Führers der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, möglichst zu berücksichtigen. Ich war häufiger in Landsberg am Lech, wo er die Festungshaft zu überdauern hatte, aber er wollte, solange er dort war, Weisungen nicht geben. So handelte ich, wie ich es unter den damaligen Verhältnissen als angemessen ansah. Ich trat für ein enges Zusammenarbeiten der beiden völkischen Bewegungen, der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei und der deutsch-völkischen Freiheitsbewegung ein. Da diese ihrer ganzen Vergangenheit nach beabsichtigte, an der auf den 4.5.1924 festgesetzten Reichstagswahl teilzunehmen und auch in der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei entsprechende Wünsche vorlagen, ich damals auch eine Beteiligung an der Reichstagswahl für angebracht hielt, so bewirkte ich, dass beide Parteien ohne ihre Selbstständigkeit irgendwie aufzugeben, für die Wahl gemeinsame Listen als Nationalsozialistische Deutsche Freiheitsbewegung aufstellten. Ja, ich entschloss mich, um den nur locker zusammengefügten Bewegungen einen festeren Halt zu geben, selbst ein Reichstagsmandat zu beanspruchen und mit 2 anderen Deutschen die Führung der so geeinten völkischen Bewegung so lange zu übernehmen, bis nach Haftentlassung Adolf Hitlers neue Entschließungen zu fassen seien. Die Wahl am 4.5.1924 brachte der geeinten völkischen Bewegung große Erfolge. 32 Abgeordnete zogen in den Reichstag ein. Die Wahl am 7.12.1924 war dagegen ein starker Rückschlag. Eine Überbrückung der Gegensätze der beiden Parteien und einzelner Gruppen in ihnen und die Überwindung der Eigenbrötelei einiger Abgeordneter und bestimmter Wühlereien, die scharf hervortraten, waren nicht möglich, zumal auch eine klare Weisung aus Landsberg nicht erfolgt war. Hierauf gestützt gingen nun erst recht einzelne Unterführer der völkischen Bewegung ihre Sonderwege in nicht sehr schöner Art. Es war eine dornenvolle Aufgabe, der ich mich unterzogen hatte. Auch hatte ich mich der völkischen Wehrverbände angenommen und sie gefördert, aber auch hier war oft Zwietracht. Nach Adolf Hitlers Entlassung aus Landsberg kurz vor Weihnachten 1924 nahte sich nun die Stunde der Entscheidung über das Weiterbestehen der geeinten völkischen Bewegung. Sie fiel dahin, dass jede der beiden Parteien selbstständig ihre Wege gehen wollte. Das war auch so, wie die Verhältnisse nun einmal lagen, durchaus das Richtige. Im Februar 1925 trennten sich die Parteien. Sie gingen ihren machtpolitischen Zielen nach. Die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei überflügelte schnell die deutsche Freiheitsbewegung.